Nach 3 Jahren hatte Petrosino erkannt, dass der Bund arbeitete wie eine Terrororganisation. Die einzelnen Zellen hatten eigene Initiationsriten und Regeln bezüglich Mitgliedschaft, Umgang mit Opfern, Gewalteinsatz und der Wahrung des Rufs der Black Hand, von dem sie schließlich alle profitierten. Ein Journalist zitierte treffend Robert Louis Stevensons Beschreibung von Pariser Banden des 16. Jahrhunderts. Selbstständige Übeltäter, die vertrauten Umgang miteinander pflegen und sich gelegentlich für größere Unternehmungen zusammentun, wie moderne Börsenhändler für ein hohes Darlehen ein Syndikat bilden. Besser hätte man es kaum beschreiben können. Für solcherlei Kooperation hatte das Squad Beweise. Häufig wurden Spezialisten aus anderen Städten zur Beseitigung eines Opfers einbestellt, damit der Mörder unerkannt blieb und nicht mit der jeweiligen Bande in Verbindung gebracht werden konnte. Wurde der Bund als Ganzer beleidigt, kümmerte eine lokale Zelle sich darum, dessen guten bzw. schlechten Ruf wiederherzustellen. So sprach Donato Zarello aus West New Rochelle, New York, eines Abends im Saloon spöttisch über die Black Hand, nannte deren Mitglieder Feiglinge und schwor, sie alle umzubringen, falls sie je wagten, ihm zu drohen. Das sprach sich im Viertel herum, und bald darauf schoss man Zarello auf offener Straße nieder und ließ ihn gemeinsam mit seinem schwer verletzten Bruder krepieren. Die Black Hand war ein klassischer Geheimbund. Die Mitglieder mussten schwören, seine Geheimnisse nie an Außenstehende zu verraten. Daran hielten sich tatsächlich fast alle. Der Eid wurde bei einer Zeremonie namens Picciotto abgelegt. Ein Teilnehmer beschrieb das Ritual wie folgt: Die Männer trafen sich an einem geheimen Ort, wo sie ihre Waffen einem dazu bestimmten Mitglied zur Aufbewahrung übergaben. Dann hakten sie sich beieinander ein und bildeten einen Kreis. Dem Neuling teilte man mit, die Mitte des Kreises stelle einen Abgrund dar, in dem jedes gesprochene Wort für immer begraben wird. Dann sprach der Anführer in einer merkwürdigen Zunge, eine Art Gesang oder Beschwörung, und die Männer küssten einander auf die Wange. Wurde der Neuling als Cameristo, als Vollmitglied eingeführt, legte man 5 Messer in den Kreis, die Spitzen nach außen. Über die Griffe wurde ein Taschentuch gebreitet, dann wurde gelost. Wer den kürzeren zog, musste den Ärmel hochkrempeln und den bloßen Arm ausstrecken. Unter kabbalistischen Beschwörungsformeln schnitt man ihm in den Arm, und das Neumitglied musste das herausquellende Blut trinken.